Hallo und herzlich willkommen beim CAU Radio. Ich bin Pia und wir sind heute bei dem Politik-Podcast. Vor mir sitzt Sebastian Borkowski und er ist von der Linken. Willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ja, moin. Ich bin Sebastian. Ich komme aus Kiel, bin 28 Jahre alt, studiere hier an der Christian-Albrechts-Universität Politikwissenschaft und Pädagogik und arbeite nebenbei freiberuflich in der Bildungsarbeit. Okay. Kannst du uns vielleicht sagen, welche Bedeutung Europa für dich und für deine Partei hat? Ich glaube, ich gehöre zu der ersten Generation, die quasi in einem freien Europa aufgewachsen ist. Also ich bin geboren in dem Jahr, in dem die Mauer gefallen ist. Und danach ging es ja erst so richtig los mit Europa, Europäischer Union. Und das ist, glaube ich, ein Zeitabschnitt, den ich genießen durfte, in dem ich mitbekommen habe, wie es immer mehr Freiheiten innerhalb von Europa gab. Das heißt, ich bin Generation Interrail auf jeden Fall. Ich bin die erste Generation, die nicht mehr an Grenzen kontrolliert worden ist und habe so Europa kennengelernt und die Europäische Union als Fortschritt und Verbesserung kennengelernt und stelle jetzt gerade fest, dass in Europa auch Freiheiten abgebaut werden und dass die Freiheiten, die vielleicht für Menschen funktioniert haben, plötzlich eingeschränkt werden, während Freiheiten für Konzerne geschaffen werden, die hier keine Steuern zahlen, die Steuergelder veruntreuen und betrügen. Und glaube, dass es jetzt an uns liegt als Generation auch, diese Freiheiten zu verteidigen, die wir als Menschen, als Bewohnerinnen der Europäischen Union haben. Und die Freiheiten für Konzerne, für Betrügereien wieder einzuschränken. Ich glaube, das ist so für mich ganz bedeutsam, dass ich sage, ich finde nicht die Europäische Union schlecht, weil das finde ich auf gar keinen Fall so. Das bedeutet mir sehr viel, dass ich viel und gerne reisen kann in Europa. Sondern für mich bedeutet es einfach, dass dieser Charakter dieser Europäischen Union sich verändern muss, sodass es auch für mehr Menschen ein Projekt ist und dass es nicht diejenigen gibt, die von Europa profitieren, wie ich, der irgendwie sich es leisten kann, mit dem Interrail-Ticket Europa zu erkunden, während andere Leute abgehängt sind und darunter leiden, dass es eine Europäische Union gibt und ihnen Sparmaßnahmen angedroht werden und ihre Lebensgrundlage damit gefährdet wird. Willst du uns berichten, was du und was die Linke genau für Europa, was ihr erreichen wollt? Wir glauben, dass es an vielen Punkten der Europäischen Union ein Reset geben muss. Wir sind jetzt keine Europakritiker, wie das uns irgendwie gerne mal unterstellt wird, sondern es geht darum, dass es an vielen Stellen Fehlentwicklungen gibt in der Europäischen Union, was die Mitbestimmung einzelner Länder, aber auch der Bürgerinnen und Bürger angeht. Und wir glauben, dass es an diesen Stellen grundlegende Reformen braucht, damit diese Europäische Union wieder ein Projekt der darin lebenden Menschen wird. Angefangen zum Beispiel bei der Frage, wer zahlt eigentlich in der Europäischen Union Steuern und wie läuft das in den unterschiedlichen Staaten ab? Da sind wir als Bürgerinnen und Bürger diejenigen, die irgendwie am unschuldigsten sind, weil wir alle unsere, je nachdem wie es organisiert ist, unsere Einkommenssteuer zahlen, während Konzerne sich Länder aussuchen innerhalb der Europäischen Union, wo sie ihre Firmenstandorte hin verlegen, einfach nur, weil dort ein gutes Angebot vorliegt, wie sie dort weniger Steuern zahlen müssen, wie sie dort Steuern umgehen können und auch wie sie andere Mechanismen der Europäischen Union, die eigentlich für Gerechtigkeit und Ausgleich sorgen sollten, aushebeln können. Und ich glaube, das ist so ein Ansatzpunkt, wo wir sagen, da muss man rangehen. Da muss man schauen, dass wir, wenn wir eine Europäische Union haben, auch dort, wo es Konzerne einschränkt, auch dort, wo es vielleicht die Gewinne von Konzernen schmälert, dass wir dort als Europäische Union gemeinsam zusammenarbeiten, um dieses europäische Projekt auch zu finanzieren. Und dazu gehört halt auch Konzerne, die hier Millionengewinne einfahren, zu besteuern und dass sie dazu beitragen müssen, diese Projekte zu finanzieren. Das Zweite ist, was, glaube ich, ganz, ganz grundlegend für uns als Die Linke ist, dass wir sagen, das europäische Projekt wird gerade eher als eine Festung behandelt. Es geht darum, sich abzuschotten nach außen. Das ist die drängendste Frage, die eigentlich überall hochgehalten wird, ist mal die Frage, was machen wir mit den Geflüchteten? Wie können wir uns dagegen wehren? Wie können wir irgendwie uns abschotten? Und wir sagen, es kann nicht sein, dass eine Europäische Union, eine so große Gemeinschaft von Menschen, die hier leben, eine so starke Wirtschaftskraft, das Heil darin sucht, irgendwie die Grenzen dicht zu machen und Menschen davon abzuhalten, nach Europa zu kommen, sondern wir glauben, dass die Europäische Union dort in dreierlei Hinsicht Aufgaben hat, nämlich zum einen ganz klar und grundlegend zu verhindern, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, die auf dem Weg hierher sind. Da muss die Europäische Union auch die Verantwortung übernehmen, diese Menschen zu retten und das darf auch Geld kosten, das muss Geld kosten. Und es kann nicht angehen, dass das jetzt an privaten Seenotrettungsinitiativen hängen bleibt. Also ich glaube, da muss ganz viel getan werden. Da geht es nicht darum, den Grenzschutz zu verbessern, sondern geht es darum, europäische Seenotrettung zu gewährleisten. Das Zweite ist, dass man sich überlegen muss, wie kann man denn fair Menschen, die Asyl suchen in Europa, verteilen? Oder wie kann man denn fair die Staaten zur Kasse bitten, damit sie diese Mehrkosten, die auf sie zukommen, auch bewerkstelligen können? Also es kann nicht sein, dass wir Griechenland und Italien und Länder im südlichen Balkan alleine lassen mit der Situation, dass sie mit Geflüchteten sich auseinandersetzen müssen, dass wir dorthin wieder abschieben und einfach Länder, die sowieso strukturell, finanziell schlechter aufgestellt sind, mit der Frage der Geflüchtetenpolitik allein lassen. Da muss es einen Austausch geben, der sowohl über finanzielle Mittel läuft, aber auch darüber läuft, dass gesagt wird, nicht nur, weil jemand das Pech hat, im globalen Süden zu leben, ist diese Person, jetzt rede ich gerade, kann ich den letzten Satz nochmal wiederholen? Ja, klar. Krass. Nicht nur, weil jemand das Pech hat, in Südeuropa zu landen, dass diese Person dann immer wieder dorthin zurückgeschickt wird und nur dort bleiben kann, sondern dass es auch eine Möglichkeit geben muss, zu sagen, wie kann denn eine Person nach Schweden kommen auf legalem Weg? Denn sie kann sich nicht wie wir einfach in ein Flugzeug setzen und dorthin fliegen, sondern der Weg übers Mittelmeer wird immer auch über ein südosteuropäisches Land führen. Und deshalb muss es dort legale Fluchtwege geben und Möglichkeiten geben, diese Zielorte auch zu erreichen, ohne immer wieder in dieser Dublin-Schleife gefangen zu sein und zurückgeschickt zu werden. Okay, bleiben wir mal ganz kurz bei dem Sozialen. Und zwar schreibt ihr in eurem Wahlprogramm, dass die Mieten ja immer noch am Explodieren sind. Was genau, sagst du, würdet ihr machen, damit wir dort ein bisschen Hilfe bekommen, dass dieses Problem eingedämmt werden kann? Genau, Miete ist natürlich ein bisschen schwierig, europäisch zu denken, weil dort die Lebenssituationen ganz unterschiedlich sind. Aber die Frage an dem Mieteigentum, die sich immer wieder stellt, ist natürlich die drängende Frage. Wie kann es sein, dass große internationale Konzerne ganze Städte aufkaufen, dort alle Mietwohnungen kaufen und damit Milliarden Gewinne machen? Und das ist ja kein deutsches Problem. Das ist ja keine Situation, die wir nur in Berlin oder Hamburg haben, sondern genauso geht es Madrid oder Barcelona, die auch ein riesengroßes Problem haben an bezahlbarem Wohnraum in den Innenstädten. Da wird nur noch aufgewertet, da geht es nur noch um Tourismus, da geht es nur noch um große Unternehmen. Und die Menschen, die dort leben und arbeiten, werden immer mehr verdrängt. Und ich glaube, dass dort eine gemeinsame Lösung auch sein kann, dass man über eine europäische Variante nachdenkt. Wie kann man das Eigentum an Wohnraum begrenzen? Wie kann man quasi den Gewinn, den Menschen mit Wohnraum machen, begrenzen? Und wie kann man vielleicht Spielregeln finden, in dem nicht Unternehmen durch Leerstand, durch Aufwertung die Menschen, die eigentlich in europäischen Großstädten leben, immer mehr in die Peripherie verdrängen, während in den Städten nur noch Airbnb-Angebote zu finden sind. Und ich glaube, das ist was, das müssen wir in Deutschland lösen. Ich glaube, da ist gerade die ganze Debatte zum Thema Enteignen oder Vergesellschaften oder wie wollen wir Wohnraum so gestalten, dass er nicht in den Händen von Megakonzernen liegt, die richtige Debatte. Aber es ist auch eine Frage, wie kann Wohnraum geschaffen werden und wie kann Wohnraum vermehrt werden. Es geht ja nicht nur darum, den vorhandenen Wohnraum aus der Hand der Unternehmen zu nehmen, sondern es geht auch darum, wie können wir europaweit Finanzierungswege finden, damit Städte und Kommunen endlich wieder selber bauen und nicht ihre besten und letzten Grundstücke an den Erstbesten verkaufen müssen, der irgendwie dort ein Hotel hinbauen möchte, sondern dass wir sagen, es muss auch Möglichkeiten geben, vielleicht mit europäischen Fördermitteln Städte und Gemeinden zu unterstützen, wenn die Wohnraum schaffen wollen und das selbst vielleicht nicht aus dem laufenden Haushalt gestemmt kriegen, dass diese Sicherheiten von der EU bekommen, um dort Wohnraum, der für alle Menschen bezahlbar ist, zu schaffen. Du bist gerade darauf eingegangen, dass die ganze EU gleiche Standards quasi setzen sollte. Du meintest, man sollte als EU probieren, dass diese Miete in allen Ländern so geregelt werden kann, dass jeder sie zahlen kann und dass es auch genug Raum gibt, wo man wohnen kann. Meinst du, dass es denn überhaupt umsetzbar ist? Genau, das ist immer die Frage von gleich und gleich. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wir wollen europaweit überall alle Europreise genau gleich festsetzen. Das funktioniert in Deutschland schon nicht. Wenn ich schaue, im ländlichen Ostdeutschland sind die Preise für egal was ganz andere als zum Beispiel in München. Es geht vielmehr darum zu sagen, schauen wir uns an, wie dort die Lebens- und Arbeitsbedingungen sind, was verdienen die Menschen überhaupt und ermitteln daraus mal einen Wert, mit dem wir zurechtkommen. Also die Frage nach einem Mindestlohn zum Beispiel ist, wenn ich von einem europäischen Mindestlohn spreche, dann geht es nicht darum, dass wir sagen, alle verdienen überall dasselbe. Das wäre das, was wir in Deutschland an Mindestlohn haben, ist natürlich in Rumänien ein Vermögen, während es hier unterdurchschnittlich ist, während es in einem skandinavischen Land vielleicht viel zu wenig ist. Deshalb muss man gucken, was verdienen die Menschen, was geben die Menschen im Monat aus und daran sich orientieren, um zu sagen, okay, wir wollen, dass dieser Mittelwert überall nach derselben Methode ermittelt wird, dass geguckt wird, wie schaffen wir es, dass ein Mindestlohn in Deutschland genauso teuer oder so billig ist wie ein Mindestlohn in Polen, damit es eben nicht so ist, dass irgendwelche Dienstleistungen nach Polen ausgelagert werden, dass irgendwelche deutschen Firmen in Polen Riesengeschäfte machen, weil der deutsche Mindestlohn dort auch noch verhältnismäßig günstig ist, sondern wir wollen gucken, dass diese Standards gleich sind, sodass es wieder Sinn macht, dass man sagt, okay, finde ich vielleicht um die Ecke einen Handwerksmeister, eine Handwerksmeisterin, die irgendeinen Auftrag erledigt, weil der Preis ähnlich ist, wie wenn ich europäisch suchen würde. Dann noch eine letzte Frage, und zwar, wieso sollten die Studenten euch ihre Stimme geben? Ich glaube, man hat eine große Auswahl bei der Europawahl. Man hat einen unendlich langen Wahlzettel, wer den schon mal in der Hand hatte. Es gibt für jede Interessenslage eigentlich eine Partei, die das vertritt. Die Linke ist eine Partei, die im Europäischen Parlament ein Korrektiv ist, dadurch, dass wir immer wieder Anträge stellen, immer wieder nachfragen, wenn europäische Vorhaben gestartet werden, beleuchten wir diese aus einer sozialen Sicht, stellen immer wieder die soziale Frage und gucken uns an, wer eigentlich von diesen europäischen Reformen profitiert. Das ist zum Beispiel jetzt bei der allseits beliebten Artikel 13-Frage, inzwischen Artikel 17-Frage gewesen. Das geht an vielen Menschen vorbei, was Parteien dort beschließen. Und gerade die großen Parteien, die so für alles stehen, die für alle Themen stehen, da stellt sich eine Beliebigkeit ein. Also ich könnte bis heute nicht beantworten, ob die Sozialdemokratie in Deutschland eigentlich für den Artikel 13 oder dagegen ist. Wie sie abgestimmt haben, kann jeder nachgucken. Aber wie die Interessenslagen dort gelagert sind, ist häufig sehr intransparent, weil es da eine riesen Gemengelage aus Interessen und aus Positionen gibt. Und dort sind wir als Die Linke relativ klein im Europäischen Parlament vertreten, aber auch dadurch relativ konkret und ansprechbar und sagen, das sind unsere Handvoll Abgeordnete und die haben so und so abgestimmt, weil wir eben nicht an den Geldtöpfen von Musikverwertungsindustrie oder von großen Industrien hängen, sondern dort eine kritische Stimme für die Anliegen der Bevölkerung sind. Gut, dann bedanken wir uns sehr herzlich bei dir und ja, vielen Dank, dass du da warst.